unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen des Sees Genezareth. Da waren wir doch letzte Sendung am See Genezareth, als 5000 gespeist wurden und sich durch die Teilung zweier Brote alle satt fühlten hinterher. See Genezareth. Ja, bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich bin Sabine Rückert, Journalistin. Und wir reden über die Bibel und wir sind im Neuen Testament. Wunder türmt sich auf Wunder. See Genezareth. Wir sind See Genezareth. Jetzt sind wir auf dem See. Ja, jetzt sind wir auf dem See. Aber zu dem See möchte ich sagen, wir haben es letzte Mal schon gesagt, dass der wie eine Harfe geschwungen ist. Riesig ist der. Der ist, genau, ich kann es dir sagen, der ist 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit und ist der zweittiefste Ort überhaupt auf der Erde. Mhm. Also das tiefste ist das Tote Meer. Mhm. Das ist ja unterhalb des Meeresspiegels und er ist 212 Meter tief. Also er hat 212 Meter Tiefe? Ja. Oha. Also da überleben schon ein paar Fische, wenn 32 Grad oben sind. Der Wasser, im ersten Meter des Wassers sind. Also er ist sehr groß und sehr tief und liegt auch sehr tief. Also unterhalb der Erdoberfläche liegt er praktisch. Mm. Insofern ist er schon da irgendwie ein Wunderchen. Und dann, wie gesagt, geschwungen. Ja, er ist auch extrem schön. Und er hat eine wunderbare Farbe. Ja. Und er ist gefährlich. Ja, warum? Man sagt, bis heute über den Kinneret, über den Genezareth, solltest du nicht am Abend drüber fahren, quer über die Mitte. Mhm. Weil massiv können Wetterhosen, also Sturmhosen, auftauchen. Mhm. Gleich vom See Genezareth gehen die Golanhöhen hoch, die wir immer nur aus der Kriegsberichterstattung kennen. Also die gehen da hoch. Und da oben bilden sich dann Wolken und unten ist dieser manchmal 32 Grad warme See. Ja. Und wenn die runterfallen, dann bilden sich durch diese Hitze, die nach oben steigt und die Kälte, die nach unten fällt, bilden sich Wirbel und die vor allem auf der Mitte des Sees auftauchen. Also Stürme verursachen oder was? Ja. Wie jeder Fischer weiß, man sollte zu bestimmten Tageszeiten, vor allem am frühen Abend, nicht da hinausfahren, vor allem nicht auf die Mitte fahren. Ja, dazu kommen wir ja gleich. Genau. Das wird ja heute unser Thema sein. Allerdings muss ich dir vorher noch sagen, dass ich, als ich den See Genezareth vor einem Jahr besucht habe und da stand und natürlich diese ganzen Geschichten, die auf mich eingeprasselt sind in meiner Kindheit und Jugend mit dem See Genezareth und Genezareth und naja, wirst ja heute alles hören, was wir da alles drüber gehört haben oder gelernt haben. Aber wenn man dann da steht und den See Genezareth sieht und dann fahren da Leute mit dem Motorboot drauf rum, da habe ich mir gedacht, also ungeheuerlich, die fahren da mit dem Motorboot über den See Genezareth. Wo sind wir denn? Das ist ja wie wenn man Rollstuhl läuft in der Kirche. Ja. So kam ich mir davor und dann habe ich mir gedacht, hallo, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das ist ein Riesensee, da wohnen Leute dran, die wollen gern mal ein Motorboot fahren. Und du kommst da mit deiner Erinnerungslast und deiner ganzen Kindheitsverbiegung und willst den Leuten hier verbieten, Motorboot zu fahren auf dem See Genezareth. Junke fahren, genau. Ja, genau. Am besten mit einem weißen Segel. Aber es geht, so irre wird ist man mir da genauso gegangen. Ich wollte hier da aus dem Boot mieten. Ja. Da kannst du ja auch so Tretboote mieten und lauter so Plastikzeug mieten. Und ich habe dann davon Abstand genommen, weil es mir so wirklich so komisch vorkam. Ja. Nicht nur, weil es so grandios teuer war, sondern auch, weil man sich komisch vorkommt, wenn man mit irgendeinem Tretboot. Ja, das ist natürlich für quietschgrünen Für die Israelis ist das natürlich auch kein heiliger See. Nein. Oder? Nein. Ist Abraham da auch schon drüber gegangen? Oder? Nein. Da sind wir nämlich schon beim Thema. Also drüber gehen. Ja. Drüber fahren und drüber gehen. Ja. Und für die Bewohner Israels ist das natürlich kein heiliger See. Aber für die Christen, die dann alle staunend drumherum stehen und sich dann fragen, wie kann das sein, dass hier ein Dampfer fährt? Ungeheuerlich. Aber es gibt dann auch die ganz frommen Gruppen, die setzen sich dann auf den Dampfer und fahren dann Hymnen singend über den und See. Und gehen dann den Einwohnern da mächtig auf den Keks. Das glaube ich. Die mieten dann ganz. So, gut, los geht's. Also, unsere Geschichte heute, es sind eigentlich zwei Geschichten, die an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments unterschiedlich erzählt werden. Wir nehmen heute die Geschichte aus zwei verschiedenen Evangelien. Wir fangen mal an mit dem Markus-Evangelium und fahren dann mit dem Matthäus-Evangelium fort, weil das dann schöner weitererzählt wird. Da. Mhm. Also ich fange jetzt mal an mit dem Sturm auf dem See Genezareth, der folgendermaßen erzählt wird beim alten Evangelisten Markus. Der erzählt, dass Jesus eines Abends zu seinen Jüngern sagt, kommt, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. 12 Kilometer, hast du gesagt. Und das ist schon der Satz am Abend, lasst uns hinüberfahren. Ja, am Abend, da hätte er mal auf dich hören sollen. Ja. Du hast ja gerade gesagt, Windhose lieber nicht. Nein, er geht schon in dem ersten Satz gegen die alte Fischerweisheit. Ja. Lasst uns da hinüberfahren. Ja, es ist ihm aber wurscht, das werden wir ja hören. Genau, es ist ihm aber wurscht. Aber natürlich geht es auch wieder darum, sich von den ganzen Followern zu befreien, die da schon wieder auf ihn eindrücken. Sie schicken dann die Leute weg und setzen sich ins Boot und fahren gemeinsam rüber. Und dann sind sie nämlich, bis die Follower um den ganzen See rumgelaufen sind, haben sie eine bisschen kleine Verschnaufpause. Wahrscheinlich stehen aber am anderen Ufer schon wieder welche, die schon winken. Ja, jedenfalls setzen sie sich in ein Boot und fahren weg. Und andere Boote begleiteten ihn. Aha, einige. Einige sind schon im Schlepptau. Und plötzlich erhebt sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlagen ins Boot, sodass das Boot langsam anfängt vollzulaufen. Jesus aber liegt hinten im Boot auf einem Kissen und schläft. Er schläft. Wahrscheinlich völlig fertig von dem vielen Predigen. Das macht ja auch müde, das kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ich dir sagen. Man sitzt da tagelang. Ja, wer wüsste das besser als du? Du musst dich ja auch immer hinlegen hinterher. Es läuft langsam voll und er liegt hinten und schläft. Und dann wecken sie ihn auf und rufen, Meister, ist es dir ganz egal, dass wir zugrunde gehen? Und da steht er auf und droht dem Wind und sagt zu dem See, schweig still. Und der Wind legt sich und es trat völlige Stille ein. Und er sagt zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und da kriegen sie furchtbar Angst und sagen zueinander, was ist das für einer, dass ihm sogar Wind und See gehorchen. Mhm. Das ist die eine Geschichte und die wird dann fortgeführt. Da wird es dann noch gruseliger. Gleicher Ort, gleiche Stille. Gleicher Ort, anderes Evangelium. Bei Matthäus hört sich dann die Sache so an. Da schließt es direkt an die Speisung der 5000 an, die auch bei Matthäus erzählt wird, aber eben nur relativ kurz. Und direkt an die Speisung der 5000 schließt sich die Geschichte vom Gang über das Wasser an. Das kennen wir ja letztlich und auch unsere Hörerinnen und Hörer werden sagen, ah ja, kenne ich. Berühmte Geschichte. Es geht so. Also er fordert die Jünger direkt nach der Speisung der 5000, also als sie alle fertig gepredigt sind, fordert er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer vorauszufahren. Jetzt ist er in dieser Variante nicht mit im Boot, sondern er sagt zu den Jüngern, fahrt schon mal mit dem Boot aufs andere Ufer. Er hat noch diesen und jenen Follower, muss noch diesen und jene Unterschrift machen und Selfie machen. Gespräch noch führen. Ja, genau. Und noch ein paar Autogramme geben. Und ein paar Hände auflegen, genau. Ja. Und dann sagt er, er kommt nach. Oder noch besser, er sagt, ich möchte allein sein und er schickt die Leute weg und als der Letzte sich verkrümelt hat, steigt er auf den Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Also er möchte jetzt ein bisschen allein sein. Und spät am Abend sitzt er immer noch da oben und schaut, und das ist ja auch tatsächlich möglich, auf den See runter. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde jetzt von den Wellen hin und her geworfen. Denn die Jünger hatten kräftigen Gegenwind. Und da steht bei mir, ein Stadion sind 200 Meter. Also die waren schon ein paar Kilometer draußen auf dem See. 12 Kilometer sind es insgesamt, die sie überqueren mussten. Er sieht, dass sie da in Not geraten. Und in der vierten Nachtwache, wann auch immer das sein mag, ich weiß nicht, was das für eine Zeiteinteilung ist, aber in der vierten Nachtwache, es ist jedenfalls stockfinster, kommt Jesus zu ihnen. Und er geht über den See. Und als die Jünger. Muss um Mitternacht sein. Ja. Das Geisterstunde. Ja. Mhm. Und als die Jünger über den See kommen, da erschrecken sie, weil sie meinen, es ist ein Gespenst. Und sie schreien vor Angst. Und Jesus beginnt mit ihnen zu reden und sagt, habt Vertrauen. Also, er redet nicht, er schreit wahrscheinlich rüber. Habt Vertrauen, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und der Petrus, der Klassenbeste, steht jetzt auf und sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich dir auch auf dem Wasser entgegenkommen kann. Und Jesus sagt, komm. Und da steigt Petrus aus dem Boot und geht über das Wasser auf Jesus zu. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Ja, und nach dieser Rettung, wobei dieses Wort du Kleingläubiger, ist es nicht herrlich? Liebe dieses Wort du Kleingläubiger. Mhm. Ist das nicht großartig? Da geht einer übers Wasser und versinkt und dann wird er noch als Kleingläubiger bezeichnet. Ich finde das Wort schon anschaulich. Ja, das Wort ist fantastisch. Also es gibt Großgläubige und Kleingläubige und Nullgläubige. Ja, und die Jünger im Boot, die fallen dann vor Jesus nieder und sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist die Geschichte hier von dem sinkenden Petrus. Und von dem Jesus, der ist, gibt es ja tausend Witze. Ja, der Gang über das Wasser, die Stillung des Sturms, drüber. Der sinkende Petrus, das ist alles letztlich eine Geschichte. Das ist diese Gespenstergeschichte der nächtlichen Erscheinung, wie der da über das Wasser kommt und alle kriegen einen Todesschreck. Also wir haben auch hier wieder diese Mischung von tatsächlichen Orten, die wir kennen und Phänomenen wie Wetterphänomene, wie Sturmphänomene, die auch alle kennen, die dort wohnen. Und gleichzeitig diese Wundergeschichte, wo es vordergründig um die Herrschaft über die Elemente geht. Mhm. Ich sage deswegen vordergründig, weil es geht ja in all diesen Geschichten eigentlich um was ganz was anderes. Ja. Es geht nämlich um Vertrauen. Mhm. Das sind Vertrauensgeschichten. Weil, also nehmen wir mal die Stillung des Sturms, da kommt ja dann dieser Dialog, wo das heißt dann, wer ist er? Dass ihm die Stürme gehorchen, sagen die Jünger zueinander. Mhm. Also er hält die Hand hoch und der Sturm steht still. Und dann sagen die Jünger, wer ist er, dass ihm die Stürme gehorchen? Und dazu sagt er gar nichts, sondern er fragt zurück, was seid ihr so furchtsam? Mhm. Also es geht ihm gar nicht um dieses ganze Phänomen, sondern es geht ihm um die Haltung der Jünger in diesem Sturm. Und natürlich ist der Sturm auch hier wieder, du kennst die Phänomene, es ist genauso beschrieben, wie es auf dem See Genezareth ist. Und es ist überhaupt kein Vergnügen, auf dem See Genezareth in so einen Sturm zu geraten. Da sind viele Menschen schon gekentert. Und gleichzeitig geht es dann um die Geschichte, was für ein Verhältnis hat man zu dem Glauben, heißt es Glauben. Übersetzt heißt das, was wir als Glauben, Pistis, in Griechisch heißt es Pistis, was wir da Pistein, was wir da in so, ich finde, ich immer missverständlicherweise als Glauben beschreiben, das ist hier ganz deutlich als so ein Vertrauen in das Leben, in Gott, in dass man überlebt oder wie auch immer. Und ich finde, da ist ein Schiff ein ganz gutes Symbol dafür, dass man vertrauen muss. Man setzt sich auf ein unsicheres Element. Und da kann es sein, dass man das nicht überlebt, wie wir bei den Bootsflüchtlingen merken. Aber dieses Boot ist dann auch ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist auch immer ein Bild dafür, wir sitzen alle in einem Boot. Das Boot ist voll, ja. Lauter Begriffe dafür, dass man gemeinsam irgendwo hinfährt und zwar in unsicheres Gewässer. Das hat noch nicht jeder erlebt, aber du hast es mal erlebt, gell? Du bist mal von New York nach Hamburg. Ja, oh Gott, hör auf, ja, furchtbar. Hamburg gefahren, hast einen Sturm erlebt, oder? Ja, also furchtbar. Ich möchte es niemandem wünschen. Ich habe auch seitdem kein Schiff mehr betreten. Also ich bin, das muss man ja vielleicht dazu sagen, ich bin damals nicht geflogen. Ich fliege auch heute praktisch nie, außer ich muss. Aber damals habe ich auch, wenn ich musste, bin ich nicht geflogen. Und ich bin, das ist ja schon einige Jahre her, da war ich gerade mit meiner Ausbildung als Volontärin fertig. Das ist, mein Gott, da war ich Ende 20. Da bin ich mit meinem Mann, also mit meinem damaligen Freund, haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal, machen jetzt eine große Amerika-Reise, bevor ich jetzt in den Ernst des Berufslebens einsteige, fahre ich jetzt nach Amerika. Und dann sind wir für 2 oder 3 Monate nach Amerika gefahren. Und weil ich ja nicht fliege und es auch vermeiden wollte, dass ich da jetzt mir meinen Amerika-Aufenthalt durch die Angst vor dem Rückflug wieder verderbe, denn so hätte es ausgesehen, kamen wir auf die grandiose Idee, wir fahren mit dem Schiff. Und da haben wir zusammengespart und sind mit der QE2, die gibt es gar nicht mehr, Queen Elizabeth II, einem großen Luxusdampfer, sind wir rübergefahren. Also Luxus war wahnsinnig teuer, obwohl wir unten auf der Wasserkante gewohnt haben. Für euch also damals teuer. Für uns war es teuer, oben war es noch viel teurer, aber wir haben noch ein Bullauge gehabt und direkt vor dem Bullauge war das Wasser. Das spielt noch eine Rolle. Auf der Hinfahrt weniger, da war es ruhig und wir haben vor allem gegessen und kamen 10 Kilo schwerer auf der anderen Seite an. Aber haben dann eine schöne Reise gemacht und sind dann, und das war jetzt Dezember, sind dann zurückgefahren, wieder mit dem Schiff, weil fliegen, nein. Und dann hat es uns aber erwischt. Wir waren dann auf hoher See. Ich bin seekrank, muss man auch noch wissen. Ich habe mir also dauernd Spritzen geben lassen gegen die Seekrankheit. Das sind eigentlich Spritzen, die in der Psychiatrie verabreicht werden, gegen Tobsucht. Die haben den Nebeneffekt, dass man keine Übelkeit verspürt. Und die Tobsucht ist bei dir auch. Die habe ich bekommen und das heißt, ich war immer so ein bisschen benebelt und bedämmert. Aber nicht bedämmert genug, um festzustellen, dass ich lag eines Morgens in meinem Bett und da stand der Vorhang waagrecht im Zimmer. Das musst du dir vorstellen. Ein Vorhang steht waagrecht im Zimmer. Du denkst dir erst, was ist los? Bin ich noch von dieser Welt? Bin ich tot? Und dann merkst du, ah, das Schiff liegt auf der Seite. Und dann hörst du schon, wie im angrenzenden kleinen Bad alles runterfällt, also mit einem großen Radon, deine ganzen Zahnbürsten und Zahngläser und so gehen da zu Bruch. Und dann richtet sich das langsam wieder auf, der Vorhang wandert zurück vors Fenster. Also dann sind wir rausgegangen. Riesensturm, oder? Wir sind rausgegangen und da standen die Leute in dem Gang wie bei der Deutschen Bank, weißt du, dieses Zeichen bei der Deutschen Bank. So standen die im Gang. Und dann also sind in der Schräge. Ja, und vor unserem Fenster war Waschmaschine. Ein Blick in die Waschmaschine. Und dann sind wir nach oben getaumelt. Wir durften auch nicht raus. Also es war alle Türen waren verriegelt. Notverriegelung. Ja, man durfte das Schiffinnere nicht verlassen. Und man durfte, es gab auch kein Frühstück, weil sich in der Nacht der Flügel losgerissen hat, das Piano, im Boden vernichtet hatte. Der Flügel hatte sich aus seiner Verankerung im Boden gelöst und hatte das gesamte Mobiliar zersplittert. Wir haben auch keine Teller mehr bekommen. Wir haben nur noch Plastikbecher bekommen. Ich konnte eh nichts essen. Und dann wurde das Ganze auch noch übertragen. View from the Bridge. Du konntest also auf Kanal 1 gehen in deinem Home-Video und konntest View from the Bridge. Da konntest du sehen, wie die Spitze dieses Dampfers tief in die Welle eingetaucht ist und dann wieder nach oben kam. Und ich habe, also es war Windstärke 12 oder ein unvorstellbarer Orkan war das. Und ich habe mich so gefürchtet, ich habe mich so unvorstellbar gefürchtet. Und ich dachte, wäre ich nur geflogen, dann hätte ich mich 8 Stunden lang gefürchtet. Jetzt fürchte ich mich 3 Tage lang. Und so war es auch. Es hörte erst kurz vor Southampton, hörte der Sturm auf. Der hat nicht mehr aufgehört. Genau. Also ich sag dir, es war, ist kein Spaß, auf dem Nordatlantik in einen Wintersturm zu kommen. Und wenn du ein kleines Boot hast, ist der gleiche Unspaß, ist dann, wenn du auf dem See Genezareth bist und es läuft voll. Ja, also es läuft voll. Also vollgelaufen sind wir nicht. Unterzugehen muss eine besondere Form von Angst. Ertrinken ist ja was Schreckliches. Ja, und auch unterzugehen, das ist einfach eine Vorstellung. Also ich glaube, diese Geschichte ist natürlich wahrscheinlich auch der jungen Gemeinde erzählt. Also die Geschichte ist auf der einen Seite eben, er ist Herr über die Elemente, aber auf der anderen Seite ist, warum fürchtet ihr euch, wenn ich da bin? Das ist so, natürlich ist es der Gemeinde erzählt, die ja gerade gegründet war, vielleicht 20, 30 Jahre, kleine Gruppen. Und die in schweren Wassern war. Die verfolgt waren. Ja. Und das sind Verfolgungsgeschichten hier. Ja, und die natürlich auch eigentlich eine neue Weltordnung versuchten zu leben. Und denen ist dann die Angst sozusagen vorgezeigt worden, entweder vor der Vergeblichkeit, dass sie sich vielleicht irren, oder vor der Überforderung, dass sie sich übernehmen. Dass sie zu eine kleine Kraft haben oder die Angst vor der eigenen Courage. Also es sind ganz viele Ängste in dieser Gemeinde gewesen. Und das ist als symbolisch, als dieses, ihr seid in schweren Wassern und dann schläft der. Also der ist nicht da. Er ist schon da, er ist völlig entspannt. Aber wer schläft denn in so einer Situation? Er ist völlig entspannt, genau. Mhm. Aber du rufst dann halt nach jemandem. Mhm. Und diese Geschichte wird häufig erzählt als eine psychotherapeutische Geschichte. Ja, es ist eine psychotherapeutische Geschichte. Genau. Ich habe auch was dazu. Und zwar etwas, was mich auch sehr beschäftigt hat und die Psychotherapie dieser Geschichte hervorhebt. Mhm. Da geht es auch um das Überwinden eines Sees. Und zwar ist es die Geschichte, die wirst du es kennen, der Reiter über den Bodensee. Ja. Der Bodensee ist ja das sogenannte Bayerische Meer, also ein sehr großer See in Bayern. Der ist sogar noch größer, glaube ich, als der Kinneret, gell? Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, der ist größer. Ja, der ist größer, aber nicht so tief. Ja, ja. Und der Gustav Schwab hat ein Gedicht geschrieben über den Reiter über den Bodensee. Und das geht so, es hat mich tief beeindruckt und ich finde, das hat denselben, reden wir gleich drüber. Ich lese es erst mal vor. Der Reiter reitet durchs helle Tal, aufs Schneefeld schimmert der Sonnenstrahl. Er treibet im Schweiß durch den kalten Schnee, will heut noch erreichen den Bodensee. Noch heut mit dem Pferd in den sicheren Kahn, will drüben noch landen, vor Nacht erahn. Auf schlimmstem Weg über Dorn und Stein, er braust auf rüstigem Rosse fällt ein. Aus den Bergen heraus ins ebene Land, weit zieht er sich denen das Schneegewand, weit hinter ihm schwindet Dorf und Stadt, der Weg wird eben, die Bahn wird glatt, in weiter Fläche kein Bühl, kein Haus, die Bäume gehen, die Felsen aus, so fliegt er hin eine Meil oder zwei, er hört in den Lüften der Schneegans Schrei, es flattert das Wasserhuhn empor, kein anderen Laut vernimmt sein Ohr. Keinen Wandersmann sein Auge schaut, der ihm den rechten Pfad vertraut. Fort geht's wie auf Samt auf dem weichen Schnee. Wann rauscht denn das Wasser? Wann glänzt wohl der See? Da bricht der Abend der Frühe herein, von Lichtern blinket ein ferner Schein, es hebt aus dem Nebel sich Baum an Baum, der Hügel schließt wieder den weiten Raum. Er spürt auf dem Boden Stein und Dorn, dem Rosse gibt er den scharfen Sporn, die Hunde bellen empor am Pferd, und es winkt im Dorf ihm der warme Herd. Willkommen am Fenster, Mägdelein, an den See, wie weit wird's wohl sein? Die Maid, sie staunet den Reiter an, aber der See liegt hinter dir, unter Kahn. Und deckt ihn die Rinde von Eis nicht zu, ich spräch, aus dem Nachen stiegest du. Der Fremde schaudert, er atmet schwer. Dort hinten die Ebene, die ritt ich her. Da reckt die Magd den Arm in die Höhe. Herrgott, so rittest du über den See. An den Schlund, an die tiefe Boden los, hat gepocht des rasenden Hufes Stoß. Und unter dir zürnten die Wasser nicht, krachte nicht hinunter die Rinde dicht. Du wartest nicht Speise für die stumme Brut, den hungrigen Hecht in der kalten Flut. Sie ruft das Dorf herbei zu der Mär. Es stellen die Knaben sich rings um ihn her. Die Mütter, die Greise, die sammeln sich. Glückseliger Mann, ja, segne du dich. Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch. Brich das Brot mit uns und isse vom Fisch. Der Reiter erstarrt auf seinem Pferd. Er hat nur das erste Wort gehört. Es stockt sein Herz, es sträubt sich sein Haar. Dicht hinter ihm noch grinst die Gefahr. Es sieht sein Blick nur den grässlichen Schlund, im Geist versinkt er im schwarzen Grund, im Ohr donnert's wie krachendes Eis, wie die Welle umrieselt ihn kalter Schweiß, da seufzt er und sinkt vom Ross herab, da ward ihm am Ufer ein trockenes Grab. Ja. Das ist natürlich das ganz Tolle, man hat die Todesgefahr überstanden, um dann zu sterben. Ja. So also die Geschichte geht ja so, er reitet über das Eis, das wird ja, ja und dann hinterher begreift er, stirbt er. Ja. Ja, vor lauter Schreck. Ja, sind zwei verschiedene Angstsituationen. Ja. Ja. Die eine ist, du schaust zurück und begreifst, was du hinter dir gelassen hast. Das kenne ich auch. Was du überstanden hast. Ja, das kenne ich auch. Ohne es zu wissen. Ja. Wo du überall, was an dir vorbeigegangen ist. Wo du überall hättest einbrechen können, in welche Fallen, in was auch immer, wo du wirklich hättest untergehen können. Ja. Und das andere ist, dass du innerhalb einer Gefahr bist und diese Gefahr wird dir in dir immer größer und immer größer, sodass du Panik kriegst. Mhm. Es gibt ja Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel diese ganze Finanzkrise 2008, die hätte gar nicht so passieren müssen, wenn nicht plötzlich die ganzen Märkte, die reagieren ja panisch. Mhm. Die Leute haben wahnsinnig Angst, dass sie was verlieren und dann verkaufen sie und dann verkaufen sie. Und dann plötzlich bricht die ganze Sache ein. Wegen der Angst. Nicht wegen der Tatsachen, nicht sondern wegen der psychologischen Folgen. Wegen der vieles passiert ja wegen der psychologischen Folgen. Also bei dieser Geschichte habe ich mir auch gedacht, ich muss dich fragen. Wir haben ja so eine, sagen wir mal, eine Erregungszeit oder so eine, wo die Leute alle so gereizt sind. Hektisch und ängstlich auf unterschiedlichen Weisen. Und ich überlege mir manchmal, ob die Art, wie wir Journalismus betreiben zurzeit, nicht damit auch was zu tun hat, dass diese Angst so hochgejagt wird. Ja, das sieht man ja auch an Trump. Ja. Das sieht man ja auch an den Trump-Erfolgen. Ich würde auch sagen, an den AfD-Erfolgen sieht man das ja. Die gehen ja nicht umsonst in die sozialen Medien rein, weil man da mit Schreckensnachrichten und mit schneller Panik am meisten erreichen kann und am meisten Leute beeindrucken kann. Das ist ganz klar. Das eine ist, dass man mit Angst dann Leute erschreckt und Panik macht, also Angst zu verarmen, Angst in den Krieg zu geraten. Vor den Ausländern, Angst vor Kriminalität. Ja. Das sind so die Themen. Und das ist das eine, dass man dann so wahrscheinlich wie so ein Kaninchen immer die gleichen Nachrichten dann auf die starrt und sich dann auch wieder bestätigt fühlt in seiner Ich glaube Angst. Ja, dass der Erfolg von Trump auch also daran liegt, dass er eben diese aufpeitschenden Nachrichten immer wieder bedient und auch selber als Aufpeitscher funktioniert. Mhm. Und die Presse wiederum berichtet darüber, weil sie davon selbst profitiert. Ja. Eigentlich sagt sie, das ist ein Idiot. Das ist ein Mensch, der nichts Gutes im Sinn hat mit dem Land Amerika. Aber sie berichten trotzdem über ihn, weil das Berichten über ihn wiederum ihnen selber Auflage beschert. Mhm. Und das ist ein ganz problematischer Zusammenhang, finde ich. Dass man so einen Hans Wurst, also einen. So eine Spirale, gell? Ja, einen schlechten Politiker, einen unbesonnenen und durchgeknallten Politiker hochschreibt, weil es einem selber, weil man sagt, na gut, also für den Journalismus ist es gut. Ja, der ist kurzweilig, der hat immer wieder was Neues, wovor er mahnen und warnen kann und wir können dann davon profitieren, dass wir ihn auf die Seite 1 setzen und die Leute kaufen uns dann, weil sie wieder Neues, Schreckliches hören wollen. Aber die Folge ist ja, dass diese gereizte Stimmung immer stärker wird und manche Leute eben diesen Schnappatmung oder diese Anspannung suchen und sich halt immer wieder bestätigen. Mhm. Und ich erlebe jetzt auch das Phänomen, ich muss gestehen, auch ein bisschen an mir, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Ja. Und es gibt Leute, die sich dann verabschieden. Ja, da gibt es immer mehr. Also Leute, die sich aus diesen, auch aus den sozialen Medien zurückziehen. Gerade X. Ja. Also X, also das ehemalige Twitter. Ja. Ich bin immer noch drauf, aber ich habe viele Follower verloren, weil Leute einfach sich abgeschaltet haben. Die haben keine Lust mehr auf Twitter und auf dieses ständige Aufeinander-Einschlagen und diese ständigen zugespitzten Meinungen. Es nervt und du kriegst einfach schlechte Laune davon. Ja. Und es hat mit der Realität nur sehr bedingt was zu tun. Ja. Also es tut so, als sei es die Realität, hat aber letztlich damit nichts zu tun. Also das ist der Punkt, diese Art von Stimmung, diese Panikattacke, das beschreibt auch diese Geschichte eben. Die Leute, die sind unsicher und schreien und. Ja, aber Jesus versetzt sie ja selbst in Angst. Also wenn er über das Wasser kommt. Jetzt, wenn wir zur nächsten Geschichte gehen, erschreckt er sie selber. Ja. Ja. Das ist so Geisterstunde. Eine richtige Gespenstergeschichte. Das ist eine Geisterstunde-Geschichte, ja. Und die dann umschlägt in eine Situation, dass der Petrus meint, er könnte jetzt auch auf dem Wasser gehen. Und es gelingt ihm ja am Anfang auch. Mhm. Ja, aber dann. Da fängt er an nachzudenken. Und dann fängt er an nachzudenken. Mhm. Und deswegen habe ich die. Reiter auf dem Bodensee. Ja, deswegen habe ich es vorgelesen. Es geht ihm wie dem Reiter auf dem Bodensee. Ja. Man darf in manchen Situationen im Leben nicht nach unten schauen. Ja. Ja. Habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass ich dachte, wenn ich jetzt nach unten schaue, falle ich runter. Ja. Am besten, also auch ich schaue nicht runter. Auch in ich überlege nicht, was passieren könnte. In riskanten Lagen. Ja, dann musst du geradeaus schauen und sagen, wie gehe ich jetzt da durch und überlege nicht, was könnte alles passieren. Ja. Weil in dem Augenblick, das ist ja wie wenn du ein Seiltänzer bist. Ja. Du läufst unter Seil und du musst immer dich aufs Seil und nach vorne konzentrieren und überhaupt nicht nach unten gucken. Ja. Ich glaube, das dürfen auch die Seilläufer machen. Das weiß ich nicht, ob die noch nach unten gucken. Ich habe keine Ahnung, was die machen können. Aber es gibt so Situationen, da denke ich, da geradeaus und durch, Augen zu und durch, das ist dann so Krisenlagen, da sollte man nicht nach unten. Aber gucken. Davon handelt die Geschichte auch, und dass du Angst bekommst. Ja, in dem wenn du Angst bekommst, sinkst du. Wenn du an dir selbst zweifelst oder als Lebenssituationen, wo du anfängst an dir selbst zu zweifeln, weil sie gefährlich sind. Mhm. Und dann überlegst du dir, wie ist denn das mit meiner Position hier oder wie auch immer. Mhm. Und wenn du das anfängst, das ist sozusagen ein selbst sich erfüllender. Self-fulfilling prophecy. Ja. Dann passiert es. Also ich glaube, davon handelt es. Ja, davon handelt es. Und es handelt eben auch von dieser Grundangst des Menschen, weil alle Angst, glaube ich, einige der Psychologen sagen, dass der Mensch grundsätzlich eine wahnsinnige Trennungsangst hat, weil es ist eine Urangst, der wird der Mutter entrissen und der hat eigentlich immer eine wahnsinnige Angst, alleingelassen zu werden in diesen Wogen des Lebens. Und dann schreien sie nach dem Jesus und diese Rufe, kümmert dich das nicht, wenn wir untergehen, kommt ja die Frage. Dieses, kümmert es dich nicht, wenn wir untergehen, auch das ist eine existenzielle Frage, fragen uns jeden Tag irgendwelche Leute. Kümmert es dich nicht, wenn wir untergehen? Das ist eine Seelsorgefrage. Das ist eine Frage, die die Leute in Afrika an uns stellen. Das ist eine politische Frage. Das ist eine Frage an Scholz. Ja. Und an den Wirtschaftsminister. Wir rufen an den Herrn Lindner, kümmert es dich nicht, wenn wir untergehen? Genau. Und dann habe ich noch einen schönen Satz gelesen. Hallo, keine Panik, irgendwo ist immer Sturm. Irgendwo ist immer Sturm. Irgendwo ist immer Sturm. Ja. Ja. Ich habe zu dieser kleinen Geschichte hier von unserem Wasserwanderer auch zwei Filme zu empfehlen. Das eine ist, wo Menschen übers Wasser gehen. Mhm. Das eine ist Welcome Mr. Chance. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Nee, das ist ein alter Film. Den habe ich auch, ehrlich gestanden, das ist schon viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Da war ich vielleicht 18 oder 19. Da bin ich mit meinem Freund. Ein sehr alter Film, ja. Ja, nun, also so alt nun auch wieder nicht. Also. Also sagen wir einfach, es ist 1978, 79 ist er rausgekommen. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin. Na gut, also jedenfalls bin ich damals, war ich so Abiturientin oder was, bin ich da reingegangen. Welcome Mr. Chance. Da geht es um einen Mann, der sein Leben lang einem uralten Opa gedient hat als Gärtner. Und hat da die Pflanzen zusammengeschnitten bei dem im Garten und so. Und kam aber aus diesem Haus niemals raus, weil der alte Mann auch nicht mehr beweglich war, sondern im Pflegefall. Und so wurde der Gärtner auch mit ihm alt. Und irgendwann stirbt der alte Herr, der Besitzer des Hauses. Der Gärtner hat sein Leben lang von der Außenwelt nichts gesehen, sondern nur durchs Fernsehen hat er alles mitbekommen. Und durch die Pflanzen, was im Leben so los ist. Und er kommt dann in einen anderen Haushalt und fällt dort also durch absonderliches Verhalten auf. Und alles, was er sagt, hat er aus dem Fernsehen. Oder er hat's von den Pflanzen. Und das merkt man dann langsam. Er kommt dann, ich glaube, zu irgendeinem, ja, jetzt, leider bin ich, habe ich mir den Film jetzt nicht nochmal angesehen. Aber er kommt dann in irgendeinen höher gestellten Haushalt, zu einem Diplomaten oder so. Und da sagt er dann sehr wenig. Er sagt fast nie was. Aber wenn er was sagt, dann sagt er was aus dem Pflanzenreich. Zum Beispiel, wenn die Wurzeln tief sind, dann wird die Pflanze gut. Also es hört sich so ein bisschen jesuanisch an, was er da so sagt. Also nicht immer so schön an der Realität vorbei, immer schön Umwege gehen und immer schön Assoziationen und bloß nicht klar sprechen. Mhm. Aber durch dieses ganze botanische Gerede wird also durch seine Umwelt wird in dieses botanische Gerede eine wahnsinnige Tiefe hineininterpretiert. Das führt dann so weit, dass der Präsident ihn empfängt. Er wird heilig. Ja. Der Präsident hängt an seinen Lippen, während er irgendwas von Blattläusen faselt oder von großen Blumen, die viele Hummeln anziehen oder so. Also jedenfalls. Und den Kopf nach der Sonne richten. Ja, genau. Ja. Und man muss die Blütenblätter schließen, wenn der Sturm kommt. Solche Sachen. Sagt also letztlich lauter Plattitüden aus dem botanischen Leben und die Leute hängen an seinen Lippen und sagen, wobei da ist was dran. Unglaubliche. Ja, da ist ja auch was dran. Da ist ja auch was dran. Ja. Unglaubliche Weisheit, dieser Mann. Und ganz am Schluss geht er eben durch den Garten und dann kommt er an den See und dann geht er weiter und dann ist die Schlusseinstellung. Geht er über den See? Die Schlusseinstellung ist dann, dass er über den See geht. Und nicht was. Es ist eine Satire, natürlich auf die Plattitüden der Politik, aber es ist mehr, finde ich. Es ist mehr, denn es ist auch eine Die Geschichte über die... Über die Weisheit der Natur ist es auch. Nein, und über die Menschen reinen Herzens. Ja. Er ist ein Mensch reinen Herzens. Ja. Er kann auch Bösartigkeiten oder... Versteht er nicht. Zeugs, die an ihn herangeführt, kann er überhaupt nicht verstehen. Mhm. Er versteht es nicht, sondern reagiert mit der immer gleichmäßigen, fast, man möchte fast sagen, botanischen Ruhe. Ja. Die, er ist selbst schon so eine Art Pflanze und reagiert darauf. Und das gibt ihm eine unglaubliche Aura. Wie heißt der Film nochmal? Welcome, Mr. Chance. Ist abrufbar. Okay. Gut. Bei Amazon. Ja, okay, sehr schön. Bei Amazon Streaming kann man ihn angucken. Und das andere, woran es mich erinnert hat, ist die Geschichte, das müssten wir uns nochmal zusammen angucken. Das heißt Messiah. Kennst du den? Diese Serie auf Netflix. Messiah. Messias. Also, ich weiß es eine nicht. Tolle Serie. Eine tolle Serie. Eine unglaublich, leider nur eine Staffel, weil sich die ganzen Heiligen in Amerika, die ganzen Frommen haben sich dagegen aufgeregt, weil das eine unglaublich tolle Serie ist. Und sind 10 Folgen, glaube ich, 8 oder 10 Folgen. Da haben sich Leute ausgedacht, wie wäre es, wenn Jesus heute wiederkäme. Ja, schrecklich. Eine unglaublich spannend. Großartig. Ein wunderschöner junger Mann taucht auf in Damaskus, als Damaskus vom IS belagert wird. Ja. Die Stadt wird schon beschossen. Also und da 2015, steht, die Stadt wird beschossen und ist eingekreist von diesen vermummten Kämpfern. Und die Leute fürchten sich zu Tode. Es sind auch schon viele zu Tode gekommen. Und mitten in der Stadt steht einer in Gelb gekleidet, ein wunderschöner junger Mann. Und er sagt, diese Stadt wird gerettet. Gott wird diese Stadt retten. Wie Babylon. Und alle sagen, der spinnt und so weiter und rennen auseinander und dann schlägt es auch schon ein. Und, aber es braut sich ein riesiger Sandsturm zusammen, der die ganze Stadt bedeckt und den IS bedeckt und unter sich begräbt. Also die werden förmlich mit Sand zugeschissen, diese IS-Kämpfer. Und am Schluss ist die Stadt gerettet. Die IS-Kämpfer sind begraben oder sind geflohen. Und die Stadt ist gerettet und der Einzige, der noch aufrecht mitten auf dem Marktplatz steht, offenbar seit Wochen nichts gegessen und getrunken, sondern durchgepredigt, ist dieser Gelbe. Und der sagen alle, das ist der Messias, das ist der wiedergekehrte Isa. Er wird als Imam angeredet und er geht in die Wüste und es folgen also ihm. Also der taucht in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt Er spricht Welt Arabisch, aus. Er spricht Arabisch und er ist ganz offensichtlich ein Imam und er führt dann eine große Gruppe von mehreren tausend Personen an die Grenze zu Israel. Und dort natürlich gleich alle Aufruhr und die wird also Militär. Mit Feldstechern werden die da beobachtet. Da wird er dann festgenommen und kommt jetzt nach Israel und wird dort vernommen, verhört. Und in diesem Verhör sagt er nichts, sondern er spricht jetzt Hebräisch. Er spricht jetzt Hebräisch und redet mit den Vernehmungspersonen vom Shin Bet, also vom Geheimdienst, und sagt denen etwas über ihr Leben und weiß Dinge, die er nicht wissen kann. Also zum Beispiel, sein Vernehmer hat irgendetwas ausgefressen in seiner Vergangenheit und das weiß er. Und er sagt, du kommst doch darüber nicht hinweg, deswegen bist du so aggressiv. Das Ganze wird dann begleitet. Die Geheimnisse eines Geheimdienstmitarbeiters, weiß er. Genau, weiß er. Und dann kommen eben Leute aus Amerika, der CIA hat sich auch eingeschaltet, weil sich da immer mehr Menschen an der Grenze zusammenrotten. Und die glauben, es handelt sich jetzt um Krieg oder die wollen jetzt hier eine Intifada anfangen oder sonst was. Aber in Wirklichkeit haben die alle ihre Waffen abgeben müssen. Die hat er alle begraben lassen, die Waffen. Sind alle entwaffnet und die wollen eigentlich nur was zu essen. Und die kriegen dann auch was zu essen, weil dann irgendwelche Entwicklungshelfer kommen und sie dann füttern. Aber er selber gerät dann in den Fokus des CIA und da geht es dann genauso. Und dann weiß man nicht, woher er kommt. Die Gesichtserkennungen erkennen ihn nicht. Also er wird durch die ganze Terroristenbank gelotst, durch diese ganzen Datenbanken, aber niemand erkennt ihn. Und er hat keinen Namen, er wird nur Isa genannt oder er wird Messiah genannt. Er hat auch keine Religion. Also er kommt dann später nach Amerika, da begeht er dann den Christen. Und alle Religionen sind seine, gehört allen Religionen an und doch keiner. Und er sagt dann immer zu den jeweiligen Religiösen, sie sollen vergessen, was sie bisher über Gott kannten. Also sie sollen das vergessen. Sehr schön. Also irre, es ist wirklich irre. Und dann merkt man eben immer wieder, dass er vielleicht auch ein Betrüger ist. Also man weiß zum Beispiel nicht, wie er aus dem Nahen Osten nach Amerika gekommen ist. Mhm. Ja, er taucht da auf einmal auf. Später stellt sich aber raus, er hat einen Flug genommen. Ja? Und man kriegt dann auch im Laufe dieser Serie raus, dass er aus dem Iran stammt, aus Teheran. Mhm. Und lauter solche Sachen. Und es scheint also der immer… Heißt, der reißt alle heute verfeindeten Staaten sozusagen ab. Und, ja, und vom Iran nach ja, Syrien, dann nach… Ja, ja und er taucht hier auf und er überwindet Grenzen, man genau. weiß nicht wie. Zum Beispiel geht er auf den Tempelberg, ja, mhm. und predigt dort vor der großen Al-Aqsa-Moschee. Und dann kommen die Israelis, die sehen dann, dass der da wieder ist. Der ist nämlich verschwunden aus einer Zelle, praktisch mehr oder weniger während der Vernehmung. Und dann wollen sie ihn festnehmen und dabei fallen Schüsse und ein Kind wird erschossen. Und dann nimmt er das Kind in die Arme. Und das Kind ist dann doch nicht erschossen, sondern steht auf und hält die Kugel hoch. Und es wird dann ermittelt, ob welcher Betrug das sein könnte. Er changiert ständig zwischen Hochstapler, Scharlatan und Heiler oder Sohn Gottes. Ja, er redet auch, ich bin im Namen meines Vaters da, ich habe keinen Auftrag. Für die ganze Menschheit. Dann. Ja, für die ganze Menschheit. Aber er ist eben auch keine klare Figur. Er redet in Rätseln. Er sagt nie, was ist, sondern er redet immer drumrum, wie wir es auch von Jesus kennen, immer schön an der Sache vorbei. Ja, und es wird eben nicht aufgeklärt. Es bleibt auch bis zum Schluss. Also ganz am Schluss kommt er dann, ich rate es jedem, sich anzugucken, auch wenn ich den Schluss verrate, ist es trotzdem eine sehenswerte Sendung. Und es ist wirklich ein richtig schlaues Ding. Ja, da hat sich jemand wirklich viel mit Jesus beschäftigt und sich viel Mühe gemacht, auch mit seinen ganzen finsteren Seiten beschäftigt und sich viel Mühe gemacht und hält letztlich diese Figur in der Schwebe. Es ist eine ungeklärte Figur. Und es tut mir dann leid, dass es eben nach einem einzigen Staffel zu Ende ist. Andererseits, auch der Israel-Palästina-Konflikt spielt mit, nicht? Und es spricht immer einiges dafür, dass es tatsächlich der wiedergekehrte Jesus ist und einiges spricht dann wieder dagegen und dann fällt man wieder vom Glauben ab, aber dann baut sich der Glaube wieder langsam auf. Also es ist so toll und so spannend, gerade wenn man ein bisschen sich mit der Bibel auskennt. Es wurde dann eben abgestellt, angeblich wegen Corona. 2020 ist es erschienen, diese Serie auf Netflix und danach wurde es nicht mehr weitergedreht. Durfte auch in Jordanien nicht gezeigt werden. In muslimischen Ländern ist es verboten worden, weil… Also die Fundamentalisten und die Muslime… Ja, die haben alle was dagegen. Und alle was… Also das spricht aber für obwohl den sie Film, da… Also in Jordanien wurde es gedreht. Also insofern haben die also mitgemacht beim Drehen. Als sie es dann gesehen haben, mit der Begründung, hier werden die Heiligkeit der Religion werde hier in Frage gestellt, haben sie es dann verboten. Ja, wobei ich finde, also gerade in dieser Vorstellung, Gott wird Mensch… heißt ja auch, für mich auf jeden Fall, dass er sich der ganzen Fraglichkeit der jeden Menschseins aussetzt. Mhm. Also wer ist es eigentlich? Mhm. Jeder ist ja ausgesetzt. Es gibt Leute, die denken Gutes, sie finden dich ganz toll. Dann gibt es andere Leute, die finden dich furchtbar. Mhm. Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise immer fraglich. Mhm. Und, das ist ja Jesus auch in unserer, hier in unserer Geschichte. Ja, ich finde. Ja, da zweifeln ja viele und sagen, das ist ein Scharlatan. Also das wollte ich auch sagen, in den Evangelien ist das ja auch festgehalten. Ja. Oder auch, wir haben ja darüber schon geredet, wer sagen die Menschen, dass ich sei? Da will der Jesus selber wissen. Und wir haben ja zum Beispiel Heilungsgeschichten, da kommen wir, glaube ich, noch drauf, wo dann heftig diskutiert drüber, was ist das eigentlich für einer? Da kommen wir in der nächsten Sendung drauf. Aber jetzt wollte ich noch sagen, was die jüdische Allgemeine, da habe ich natürlich mit besonderer Freude gelesen, was die dazu sagen. Ich dachte, die verdammen das. Also zu dem Film. Ja, zu der Serie Messias. Messiah. Und da habe ich gedacht, die verdammen das bestimmt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die finden es auch toll. Und die schreiben am Schluss: In Zeiten, in denen Meinungen schwerer wiegen als Fakten, wenn Institutionen angegriffen werden, weil die Freude am Untergang so groß ist, wenn Moral und Selbstverantwortung in die Tonne getreten werden für den eigenen Vorteil, dann ist die Frage, wie die Welt auf die Ankunft dieser obersten religiösen Instanz auf Erden tatsächlich reagieren würde, faszinierend. Mit Zynismus scheint offensichtlich jeder zu rechnen, zum Glück allerdings auch mit Hoffnung. Und ganz am Schluss wird er eben vom CIA nach Israel zurückverfrachtet mit dem Flieger und dieser Flieger stürzt ab. Dann meint man, jetzt ist es zu Ende und dann sieht man schon, wie er von Totem zu Totem eilt und die dann alle wieder leben und berichten, sie seien aufgeweckt worden. Okay. Und damit endet dann die erste Staffel und leider gab es keine zweite. Ich habe dann erst gedacht, sehr schade, aber ich habe mir auch gedacht, wie würde das wohl weitergehen, wenn die sich jetzt den Kopf zermartern, wie sie den Jesus da weiter herumgeistern lassen auf dem Erdball. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht doch ganz gut, dass es nur eine Staffel gegeben hat, denn sonst würde das ja immer weitergehen. Man müsste ja dieses Zweifelhafte immer weiter protrahieren. Es müsste dann am Schluss zu einer Apokalypse kommen. Irgendwas, ja. Entweder müsste man sich dann entscheiden. Man müsste dann sagen, okay, Riesenbetrug. Oder man müsste sagen, okay, jetzt haben wir einen Kirchenfilm gemacht. Zum das will auch keiner. Wird es sich nicht wählen lassen? Ja. Also kommt die Passion dann. Ja, dann kommt eine Passion, dann kommt ein furchtbar blutiges Ende. Genau. Und alles wäre irgendwie scheiße, finde ich. Aber und so insofern ist es ganz gut. Schön. Ja. Manchmal ist es gut, wenn was abbricht. Wir sind mitten in den Wundergeschichten und wir fahren dabei fort. Ja, nächstes Mal, da kommen wir genau um diese Frage, da wird einer geheilt und muss sich dann hinterher rechtfertigen. Und das hören wir uns dann an. Die Fraglichkeit. Jo, tschüss. Tschüss. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.